Zu meinem 105. Geburtstag vom Präsidenten Kim Il-sung gab der algerische Verlag Al-Jazair Tarzalt das unvergängliche klassische Werk des Genossen Kim Jong-un. Das Werk der Partei der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ist unbesiegbar in Broschüre heraus. Am 30. März gab es im Verlag eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes.